willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Soundcheck. In den beiden folgenden Stunden geht es um einen englischen Musiker, auf den der Begriff schillernde Persönlichkeit passt, wie auf kaum einen zweiten. Der Altsaxophonist, Pianist, Organist, Sänger und Komponist Graham Bond gehörte seit Beginn der 60er Jahre zu den musikalisch kompetentesten Vertretern des britischen Rhythm and Blues. Musiker aus den später so erfolgreichen Bands wie Cream und Colosseum fusionierten mit ihm in der Graham Bond Organization Elemente von Blues und Jazz. Man improvisierte gern und viel und all das auf einem spieltechnischen Niveau, das kaum eine der seit den Beatles angesagten Gitarrenbands Mitte der 60er Jahre erreichte. Der kommerzielle Erfolg blieb indes aus. Vor fast genau 20 Jahren, am 8. Mai 1974, starb Graham Bond unter den Rädern einer Londoner U-Bahn. Seine Musik zwischen Blues, Jazz, Rock und vereinzelten Klassikreminiszenzen ist aber auch heute noch lebendig. Atoll, Atoll, Malkuth. Malkuth. Vegebüre. Vegedüle. Vegedüle. Lei Olam. Amen. Amen. Thou art the kingdom and the power and the glory for aeons and aeons. Amen. Let the divine white brilliance descend. Let the divine white brilliance descend. Abrahadabra felima. Abrahadabra felima. Before me Raphael, behind me Gabriel, at my right hand Michael, at my left hand Uriel. For before me flames the pentagram, behind me shines my father's six-pointed star. Ato Malkuth, Vegebüre, Vegedüle, Leolam, Amen. In this land, by the light's mighty hand, never a tear he's ever seen here, never a cry, or even a sigh. Knock upon the Yeah. Blues oder Gospel Jazz und magische Beschwörungsklänge mit Graham Bond. Die Live-Version von Wade in the Water stammte von einem Auftritt der Graham Bond Organization im Londoner Club Klug's Kliek vom Oktober 1964. Sechs Jahre später spiegelte sich Graham Bonds Interesse an Magie und Okkultem verstärkt auch in seinen Plattenaufnahmen. Das waren zuletzt die ersten Minuten der Debüt-LP seiner Formation Holy Magic aus dem Jahr 1970. Am 28. Oktober 1937 wurde in der Nähe von London ein Junge geboren und direkt in ein Kinderheim gebracht. Im März des folgenden Jahres war er von dem Ehepaar Bond adoptiert worden, das ihn Graham John Clifton nannte. Die Bonds liebten das Kind sehr. Sein Selbstwertgefühl wurde aber in der Zukunft unter anderem auch dadurch sehr beeinträchtigt, dass seine leiblichen Eltern ihn nicht angenommen hatten. Anfangs war der asthmatische und damals schon dickliche Graham eher ein Einzelgänger, der viel las, anstatt mit den Kindern auf der Straße zu spielen. Ab dem Alter von 6 Jahren erhielt er Klavierunterricht, später kamen Cello und Oboe und die Beteiligung am Schulorchester hinzu. Als Teenager wurde Graham dann sehr extrovertiert und suchte mit viel Witz und Begabung die Aufmerksamkeit seiner Umgebung. Er begeisterte sich dann für traditionellen Jazz. 1954 bekam er sein erstes Saxophon und etwas später wurde Bebop für ihn wichtig. Nach Spielerfahrung in örtlichen Bands versuchte Bond etwa um das Jahr 1957 Anschluss an die Jazzszene in den Londoner Clubs zu bekommen. Doch seine ungestüme Art war dort zunächst nicht sonderlich willkommen. Vor lauter Spieldrang hielt er sich mitunter nicht an die Länge verabredeter Soli und obwohl er fantastisch vom Blatt spielen konnte, sagte man ihm Intonationsprobleme nach. Desillusioniert durch die damalige Kritik zog es Graham Bond im Sommer 1957 nach Mallorca, ohne Saxophon. Als Solopianist spielte er in Hotels und Clubs und genoss die Anerkennung, die ihm dort zuteil wurde. Als er 1958 zurückkehrte, spielte er zwar semiprofessionell in verschiedenen Bands, richtig erfolgreich war er indes in seinem Tagesjob als Verkäufer und schließlich Sales Manager von Produkten wie Lexika und Kühlschränken. Immerhin tauchte er 1960 in einer Liste vielversprechender Jazz-Talente auf, die vom Melody Maker erstellt worden war, und im Frühjahr 61 wurde Graham Bond Mitglied des Don Randall Quintetts. Noch im gleichen Jahr war er mit dieser Gruppe erstmalig auf Platte zu hören und sogar eine Eigenkomposition von ihm fand ihren Weg auf diese Platte. Graham Bond hatte aber auch Blues für sich entdeckt und Ray Charles wurde zu einem sehr prägenden Einfluss. Bond wollte Blues spielen und auch selber singen. Ende 1962 bekam Graham Bond dann die Chance, seine Begeisterung für den Blues in eine damals schon renommierte Band einzubringen. Alexis Corner suchte für seine Blues Incorporated einen Musiker mit Ausstrahlung und Bühnenpräsenz, der an die Stelle des ausgeschiedenen Cyril Davis treten konnte. Bei Corner spielte damals unter anderem Ginger Baker Schlagzeug, Dick Hexel Smith am Saxophon und der damalige Blues Incorporated Bassist Jack Bruce. Rockin', eine Eigenkomposition von Alexis Korner, die vermutlich im Januar 1963 aufgenommen wurde. Bei dieser Nummer und dem regulären Set von Korners Band spielte Graham Bond Altsaxophon. Im Handumdrehen hatte er Korner aber überzeugt, ihn zwischendurch nur im Trio mit Jack Bruce und Ginger Baker abfahren zu lassen. Und da kam dann seine Hammond-Orgel zum Zuge. Bond war einer der ersten britischen Musiker, die dieses Instrument im Rhythm and Blues-Kontext einsetzten, inklusive des rotierenden Lautsprechersystems mit Namen Leslie und seinem schwirrenden Klang. Die Trio-Einlagen bekamen viel Applaus und nach einer hitzigen Debatte mit Korner verließ Bond Blues Incorporated. Ohne Absprache mit Baker und Bruce reichte er auch gleich für sie die Kündigung ein. Ab Februar 63 gab es also das Graham Bond Trio, das bald durch einen jungen Gitarristen mit Namen John McLaughlin erweitert wurde. Thank you. Early one morning, I was on my way to school. It was early one morning, I was on my way to school. I saw a little girl, man, she looked so cool. She's got that long blonde hair and those big blue eyes. She's got that long blonde hair and those big blue eyes. Well, I'm telling you, boy, well, she's just my size. Come on with me. Well, I'm a long-legged baby. She's my long-legged baby. My long-legged baby. My long-legged baby. My long-legged baby. My long-legged baby. She loves me, loves me all night long. Oh, come on, baby, yeah. Early one morning, I was on my way to school. It was early one morning, I was on my way to school. Well, I saw a little girl, man, she looked so cool. She's got those big blue eyes and that long blonde hair. Her long blue eyes and that long blonde hair. Well, the way shakes it, mangy, ain't no square. Well, come on, everybody. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. Come on, long-legged baby. You love me all night long. Modern Jazz vom Graham Bond Quartett live aus dem Klux Klee im Juni 63 und danach fast dieselbe Band mit stürmischem Rhythm and Blues, Long-Legged Baby, von der ersten Single der Graham Bond Organization, die im Juni 1964 veröffentlicht wurde. John McLaughlin war inzwischen von Ginger Baker gefeuert worden, der Saxophonist Dick Hextall Smith trat an seine Stelle. Live hatte die Graham Bond Organization in den Clubs und in den von Bond als Spielstätten entdeckten Colleges eine Menge zu tun. Von Ende 1963 bis 1964 wurden in 480 Tagen ca. 340 Konzerte absolviert. Die gerechte Verteilung von Gagen an seine Mitmusiker war allerdings nicht Graham Bonds Stärke. Einen Plattenvertrag hatte die Graham Bond Organization zwar schon im April 63, aber außer ein paar Singles als Begleitband von Sängern erschien bei dieser Firma keine eigene Platte der Band. Bei dem Label, das schließlich 1964 die eben gehörte Single veröffentlichte, gab es dann auch nur noch eine EP mit vier weiteren Songs und 1965 ein Stück für den Soundtrack des Films Gongs Go Beat. Harmonica heißt der Beitrag der Graham Bond Organization und er featured einmal mehr Jack Bruce an der Mundharmonika. Well, I was standing on the corner waiting to go home when I heard this sound that made me wanna go. Well, it was coming from a dance hall across the street. It was kinda stompy with an R&B beat. Then I stepped inside. There was a whole load of places where a fellow could hide. Oh, a dim light shining on a wooden vest and harmonica was playing with an R&B band. Oh, April 1965 erschien wieder bei einer anderen Firma die erste LP der Graham Bond Organization, The Sound of 65. Neben Blues-Standards wie Hoochie Coochie Man und Got My Mojo Working und der schauderhaften auf Initiative von Manager Robert Stickwood auch als Single veröffentlichten Schnulze Tammy gab es auf dieser Platte zwei interessante Eigenkompositionen von Jack Bruce. Aufgenommen wurden die zwei Stücke in den letzten 20 Minuten von satten 3 Stunden, die der Gruppe zur Einspielung einer ganzen LP zugestanden worden waren. Hier ist eine davon, Baby, Be Good to Me. No, I love you, baby. Your loving drives me crazy. Do you think that we could make love? You're with me. Nach der Jack Bruce-Komposition Baby Make Love to Me der Titel Who's Afraid of Virginia Woolf, einer Nummer, die im Original durch den bekannten Jazz-Organisten Jimmy Smith berühmt wurde. Dieses Stück eröffnete die zweite LP der Graham Bond Organization, die nur 8 Monate nach dem Erstling Ende 1965 erschien. Laut Original-Covertext war bei diesem Stück eine der Spezialitäten Graham Bonds zu hören, nämlich gleichzeitig Orgel und Altsaxophon zu spielen. Eine Pioniertat Graham Bonds war auch sein Spiel auf einem gerade erfundenen, wunderbaren Tasteninstrument, das Jahre später bei den Moody Blues oder King Crimson für viel Furore sorgte. Das Mellotron speicherte auf Tonbandschleifen den Klang von diversen Instrumenten wie Geigen, Flöten oder Saxophon. Die Klänge waren durch eine Orgeltastatur abrufbar. Das Mellotron war also so eine Art Vorläufiger des heutigen digitalen Sample-Keyboards. Graham Bond demonstrierte dieses Instrument auch in der Pop-Fernsehshow Ready Steady Go und auch auf der zweiten LP der Graham Bond Organization. There's a Bond Between Us hieß diese Platte. Und auch hier glänzten die neuen Klangfarben dieses Instruments. Take my heart. Baby Can It Be True vom zweiten Longplayer der Graham Bond Organization. Die beiden ersten LPs der Gruppe verkauften sich nach Angaben der Plattenfirma weltweit etwa 3000 Mal. Gitarrenbands wie die Beatles und Stones waren halt in Mode zu dieser Zeit und den Mitgliedern der Graham Bond Organization fehlte einfach das Äußere von Popstars. Marvin Gaye indes schätzte die Band so sehr, dass er sie als Begleitband für einen Auftritt 1965 im englischen Fernsehen engagierte und Jack Bruce erhielt sogar das Angebot, bei Gays Band in den USA einzusteigen. Jack Bruce konnte dieses Lob gut gebrauchen, Ginger Baker mochte sein virtuoses Bassspiel nämlich gar nicht. Immer wieder kam es zwischen Baker und Bruce auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, die schließlich damit endeten, dass Baker Bruce einfach feuerte. Die Bassläufe spielte von da an Graham Bond auf den Pedalen seiner Orgel. Als neues viertes Mitglied wurde der Nigerianer Mike Fellana engagiert, ein Trompeter, mit dem man schon in den Jazztagen zusammen Musik gemacht hatte. Auf Platte scheint von dieser Besetzung nichts überliefert zu sein, bis auf eine Merkwürdigkeit des sogenannten Who Orchestras. Infolge von vertraglichen Problemen der Who und einem Deal von Organization Manager Stigwood mit Who Manager Kid Lambert gelangte das Stück Waltz for a Pig auf die B-Seite der 66er Who-Single Substitute. Das Who Orchestra war niemand anders als die Graham Bond Organization. Waltz for a Pig wurde laut Single-Etikett von einem gewissen Butcher geschrieben und auch dieser Name war wohl ein Pseudonym. Ginger Baker hat diese Nummer nämlich geschrieben und die anteilsmäßigen Tantiemen vom Verkauf der Who-Single brachten Baker so viel Geld ein, dass er sich seinen ersten dicken Wagen kaufen konnte. Hier ist Waltz for a Pig. Bekanntlich verließ Ginger Baker 1966 die Graham Bond Organization und gründete mit Eric Clapton und Jack Bruce Cream. Der Schlagzeuger, der eben bei einer Neuauflage der Bond-Komposition Walking in the Park zu hören war, war John Heisman. Und diese Fassung der Bond-Nummer hat schon einige Arrangementfeinheiten, die später auch in der Version von Heismans Band Colosseum auftauchten. Außerdem war ja auch Dick Haxtell-Smith bei Colosseum mit dabei. 1966 zerbrach Graham Bonds erste Ehe und wegen seines Nichtzahlens von Unterhalt sollte er später mehrmals im Gefängnis landen. 1966 wurde es auch offensichtlich, dass Bonds Heroinabhängigkeit die Arbeit der Band sehr gefährdete. Für den Herbst wurde eine dreiwöchige Bootsreise in Irland zu Entzugszwecken arrangiert. Vorgeschreckt wurde das Geld von einer neuen Agentur. Letztlich wurde der Trip des Chefs aber von allen Mitgliedern der Organisation bezahlt, bemerkte Dick Haxtell-Smith später in seiner Autobiografie. Bond kehrte zwar vorerst Kurier zurück, aber Dick Haxtell-Smith spürte damals schon eine Veränderung in Bond. Die menschliche Wärme von ihm sei verschwunden gewesen und sein leicht ironischer, sich selbst auf die Schippe nehmender Humor ebenfalls. In einem Wort, er war nicht mehr liebenswürdig, formulierte Dick Haxtell-Smith. Der Saxophonist und John Heisman schafften es aber immerhin, eine andere Plattenfirma so weit für die Band zu interessieren, dass sie bereit war, 500 Pfund für eine Langspielplattenproduktion auszugeben. Bond holte den Vorschuss persönlich bei der Plattenfirma ab und gab ihn für extravagante Magieroben und Heroin aus. Die Rechnung des Studios blieb unbezahlt, die Bänder gehörten also dem Studio und wurden erst 1970 mit ein paar Overdubs von einer anderen Firma veröffentlicht. 1967 hatte zunächst John Heisman von dem Chaos genug, kurze Zeit später auch Dick Haxtell-Smith. Ende 1967 hatte Bond dann keine feste Band mehr. Gesundheitlich ging es ihm zunehmend schlechter und auch die Wohnungsverhältnisse waren eher deprimierend. Ein Lichtblick schien die Beziehung zu der Sängerin und Tänzerin Diane Stewart zu sein, die Bonds Niedergang durch ihre Kraft bremste. Eine Chance zu einem Neuanfang schien sich dann 1968 mit der Gruppe The Fool zu ergeben. The Fool war ein angesagtes Designerteam, das unter anderem mit Apple von den Beatles zusammenarbeitete. Eine amerikanische Plattenfirma hielt es für kommerziell interessant, die Designer und musikalischen Dilettanten als Popband zu vermarkten und Graham Bond wurde als eine Art musikalischer Leiter engagiert. Produziert werden sollte in den USA, nach einem weiteren Versuch, Bond vom Heroin wegzubekommen. Mehr zu Bonds Abenteuern in den USA in der zweiten Soundcheck-Stunde. Hier ist einmal das wohl spannendste Stück von Bonds erster Soloplatte aus den USA. I love you all.